Die beiden Hakenkreuze. In mehreren seiner Bücher wiederholt Gérard de Sade die nach dem Großen Krieg so gängige Dummheit, der Hitlerismus habe das unheilbringende rechtsläufige Hakenkreuz gewählt, weil es sich entgegengesetzt der Drehrichtung der gegenwärtigen Erde bewege. Als ob es deshalb notwendigerweise schlecht oder bösartig sein müsste. Andere hatten es schon früher gehabt, so das Tibet der Drupas. Es gibt kein Hakenkreuz, das unheilbringend oder diabolisch wäre. Beide stellen metaphysische Wahrheiten in der Symbolsprache der Runen dar. Welche man davon auswählt, ist auch symbolisch und die Auswahl erfolgt nicht willkürlich, sondern im Einklang mit dem Archetyp. Man sagt, dass die Merowingerkönige bei ihrer Geburt mit einem roten Kreuz unter dem Herzen gekennzeichnet wurden. Sicherlich war das ein rechtsläufiges Hakenkreuz, das dem Kreuz so ähnlich ist, auch in der roten Farbe der Templer. Es ist das die genetischen körperlichen Zeichen einer durch Vererbung übertragenen Einweihung eines halbgöttlichen, von den Ahnen überlieferten Ursprungs, auf das ich in meinem Buch El Ella Bezug nehme. Das Zeichen der weißen Lepra, wie beim Pandu-König in der Mahabharata, das sich von Gipfel zu Gipfel überträgt, vom Himalaya zu den Pyrenäen und von dort zu den Anden. Das Zeichen dessen, was vom astralen Feuer der Kundalini, der weißen Götter, des Quetzalcoatl erfasst wurde. Die Templer wollten das Königtum göttlichen Ursprungs wiederherstellen. Höchstwahrscheinlich ist eine weitere Ursache für die Vernichtung der Templer durch einen betrügerischen französischen König, der nicht vom Geschlecht der halbgöttlichen Merowinger abstammte, darin zu suchen, dass diese den Gedanken des merowingischen und westgotischen Königtums vom gerechten König, der nicht unmittelbar, sondern als Beauftragter des unsichtbaren Königs, des Dubel, des astralen Archetyps des Königtums regiert. Der König der Welt ist zu erhaben, zu hochstehend und zu überlegen, um unmittelbar die Herrschaft auszuüben. Er lässt dies durch einen Mittelsmann seinen Schatten tun, den er sozusagen telepathisch leitet und beschützt, wie eine Termitenkönigin. Er wird niemals ein Gewaltherrscher sein im Stile jener Parodie des Sonnenkönigs der Ludwige. Der König göttlichen Ursprungs ist wie der Imam der Ismailiten, ein Abglanz des anderen, himmlischen Imams oder wie der essenische Meister der Gerechtigkeit, von dem man niemals spricht, oder wie der japanische Kaiser, der Tenno, vor dem man den Blick senkte, weil sein Licht ein Abglanz des Lichtes der Sonne seines Vaters war, ebenso wie das Licht der gelben Sonne nur der Widerschein der schwarzen Sonne und diese wiederum der Widerschein des grünen Strahles ist. Dies war auch die Auffassung des Imperators der Rosenkreuzer, des großen Khan sowie des Führers der alten Männerbünde, des Dalai Lama und des katholischen Papstes. Seine Unfehlbarkeit fließt ihm aus dem Astraldoppel zu, aus einer Parallelwelt. Aber die Rosenkreuzer meinen, der Papst habe sich die Tiara des Imperators angeeignet. Der König ist ein eingeweihter Magier, ein kämpferischer Priester. Auch der Pharao war ein solcher. Er ist wohl als ein Faktor des katalytischen Gleichgewichts anzusehen, der eine wichtige magisch-liturgische Arbeit vollbringt, wobei er in der Lage ist, das Klima zu verändern und sogar den Verlauf der Jahreszeiten zu überwachen, wie der Häuptling der indianischen Pueblos es jung versicherte. Die Sonne wird nicht mehr zum Vorschein kommen, denn jetzt hat man es uns nicht gestattet, ihr zu helfen, sich des Morgens zu erheben. Ein König, der es nicht rechtzeitig regnen lassen kann, wird zum Opfer gebracht, denn er ist kein gerechter König. In gleicher Weise wurden die Rishis im Kulu-Tal des Himalaya behandelt, wie es in meinem Buch »Die Besuche der Königin von Saba« geschildert wird. War im alten Kaiserreich China der Kaiser nicht gerecht, so verkümmerte die Musik des Reiches. Es gab keine Harmonie, kein Zwiegespräch mehr. Das göttliche Königtum der Westgoten und Merowinger wird durch das Blut der Außerirdischen übertragen, das durch ihre körperlichen und astralen Blutgefäße fließt, das Blut der Nibelungen. Die Einsetzung in das königliche Amt ist eine Einweihungszeremonie, während das in einem geheiligten Gefäß enthaltene Blut, das blaue Blut der blauen Wesen Hyperboreas, der geistigen Führer von der Farbe Krishnas und Shivas, getrunken wird. Somit ist die Gralslegende, die von den Benediktinern und Zisterziensern überliefert und von den Tempelrittern verkörpert wurde, nur oberflächlich christianisiert worden. Der Gralsbecher ist in diesem Falle auch der grüne Stein aus Smaragd, der Stein von Venus Luzifers, des Morgensterns, wie er im Blute des Königs von Hyperborea, des Königs der Welt aus der Rasse der Westgoten und Merowinger enthalten ist. Nun kann man wohl sicherlich auch besser die Furcht und den Hass von all denjenigen ermessen, die sich nicht nur in Frankreich, sondern auch in Rom oder in Judäa widerrechtlich in den zeitweisen Besitz dieser göttlichen Kraft gebracht haben. Im Gralsbecher ist das Wunder vom Ursprung göttlichen Blutes, außerirdischen Blutes bewahrt. Er wird von Amfortas, Amfortas Fischer, der im Fischezeitalter zufolge einer semitisch mondbestimmten religiösen Anschauung in seiner Mannbarkeit verwundet worden ist, bewacht. Sein Land ist verwüstet worden. Dennoch bleibt er im Grunde genommen ein Hirtenkönig, ein Castillo, das heißt ein Gebirgler, ein in den Bergen Erretteter, ein Wiedergeborener, als Parzival, der reine Tor, der Erbe zu ihm kommt, der den Thron wieder errichten und die Erde verjüngen wird, der neue Gralskönig aus dem Blute, der auf den Gipfel Erretteten, der Ar-Ir, der den Weg ins goldene Zeitalter nun einschlagen wird. Die Merowinger stammen von einem legendärischen und mythischen König Meroweg oder Meroweg ab, der sicherlich ein eponymischer Gattungsname ist, wie der des Herakles. Sie kommen her von einem hyperboreischen Giganten, einem Außerirdischen. Meru ist der heilige Berg der Arier in Indien und Weg hat dieselbe Bedeutung wie im Deutschen. Die Merowinger sind also die vom Meru gekommenen Arier, die auf dem Wege zum Berge der Einweihung Shivas, Meru ist doppelt so himmlisch wie der Kailas, in Richtung des rechtsläufigen Hakenkreuzes voranschreiten. Und auf dem Gipfel dieses Berges geschieht es, dass die Vorfahren des Gralsteins mit dem Schlüssel zum Ursprung, der Offenbarung vom Pol und des Wissens der Außerirdischen empfangen. Und hier treten sie in Verbindung zu den geistigen Führern, die fortgegangen waren, die nicht zum Fall gekommen waren, zu den großen Urahnen, zur unsichtbaren Erde, dem Erdinneren. Vom Berge Meru kommen auch die Maorus Indiens, die in den Vimanas, den Flugschiffen, flogen, die Dropas Tibets, die Ainus Japans, die ersten Mauryas der Kanarischen Inseln, die Chachapoyas aus Südamerika, die Palaskas, die Tuatas der Danann, die Friesen, die Nephilim und die Nibelungen. Die Gralskönige, wie Parzival, sind im Walde der Vovresalde, der Schlange Kundalini, erschaffen worden und sie sind durch ihr Blut geheiligt, indem die Minne der Erinnerung an diesen göttlichen Ursprung fließt. Gralskönig kann man nur dank seines Blutes sein. Um die Erinnerung aufzufrischen, trinkt er es in der Zeremonie des Minnetrinkens, wohingegen die eingeweihten Troubadoure die Sage vom Auszug und von der Heimkehr besingen. Das ist das Mysterium des Gral, das mit den Templern verschwindet. Aus diesem Grunde gehen jene neuen Ritter nach Jerusalem, um den ihnen abhanden gekommenen Schatz zurückzugewinnen. Vor den Templern hatten die Druiden die Wiedererrichtung des göttlichen Ordens beabsichtigt und nach ihnen die echten Rosenkreuzer. In der groben Verstofflichung der sichtbaren Erde verlieren sie alle. Ihr Gott ist der Gott der Verlierer in der astrologischen Epoche des Kali Yuga. Sie wissen das und sie widerstreben nicht über das Maß des Erlaubten hinaus. Das Böse bekämpft man aus Pflicht, wegen des Karmas, als Karma-Yoga. Die Schlacht, der Kampf ist das Yoga des Wiederaufstieges, es ist das Dharma, wie es Krishnas in der Bhagavad Gita erläutert. Templer und Rosenkreuzer leisten keinen Widerstand. Es hat den Anschein, als ob sie nicht gewinnen wollen, als wenn sie es zuließen zu verlieren, nachdem sie die Bedingungen des Kampfes dargelegt haben. Auch die westgotischen Könige verflüchtigen sich von der Nacht auf den Morgen. Wie durch Zauberhand verschwindet ihr außerordentliches Imperium, nachdem es sich von Südfrankreich bis nach Toledo und Andalusien erstreckt hatte und nachdem auch Rom über Alaric erobert worden war. Nichts bleibt übrig. Auch die esoterischen Hitler-Anhänger wissen, dass es unter diesen Zeitumständen besser ist, zu verlieren, wenn sie nur den Betrüger entlarvt haben.